Der Geschichtenerzähler von Hans-Dieter Schwarze nach dem gleichnamigen Roman von Patricia Highsmith. Zweiter Teil. Alicia ist verschwunden. Dabei wollten sie und ihr amerikanischer Mann Sidney sich nur kurzzeitig trennen. Allmählich zeigen sich Eltern und Nachbarn alarmiert. Nur Sidney ist die Ruhe selbst, weiß er mehr, als er zugibt. Am frühen Morgen nach Alicias Abfahrt hat nämlich eine Nachbarin eine sonderbare Beobachtung gemacht. Sie sah, wie Sidney sich eine Teppichrolle auf die Schulter lud und damit davonfuhr. Der Polizei, die von den Eltern der Verschwundenen verständigt wurde, kommt das Verhalten des Ehemannes merkwürdig vor. Als Sidney verspricht, sich regelmäßig bei der örtlichen Polizeiwache zu melden, erhält er die Erlaubnis, nach Brighton zu fahren. Dort hatte sich Alicia am liebsten aufgehalten. Taxi! Fahren Sie Ihrem Kollegen nach. Da vorne rechts um die Ecke. Richtung Stadt? Weiß ich noch nicht. Der Fahrgast da vorne ist ein Freund von mir. Dem auf den Fersen bleiben. Den kriegen wir. Ich werde Sie dirigieren. Fahren die jetzt zur Seepromenade? Scheint so. Jetzt geht's stadtauswärts. Fahren Sie langsamer, bitte. Nicht so nah ran. Okay. Und jetzt a Tempo vorbei. Können Sie in der Einfahrt da vorne stoppen? Wollen Sie hier aussteigen? Moment, da sind Sie. Die Frau mit dem Motorroller, da scheint auf ihn gewartet zu haben. Sieht gut aus. Schönes rotes Haar. Und er gleich auf Sie los, den hat es erwischt. Ich habe mir es anders überlegt, das reicht für heute. Fahren Sie zum Bahnhof zurück, ja? Mit Vergnügen, Mister. Besser, als wenn Sie ihn gleich umbringen. Damit will ich nichts zu tun haben. Hey, Kinder, seid doch mal ruhig ein bisschen! Sid, jetzt kann ich dich verstehen. Ich rufe an, ich war doch am Mittwoch bei euch. Hat mir Kapi erzählt. Da haben wir über seinen Typ auf einer eurer Partys gesprochen. Alles klar. Hey, Kapi, wie hieß doch der Mann? Sidney ist dran. Tilbury. Könnte etwa Tilbury gewesen sein. Aber sicher wissen wir es nicht, Sid. Tilbury ist Rechtsanwalt, Freund von Vassili. Du kennst doch Vassili, der war auch mal beim Picknick bei dir, weißt du? Vassili, ist das der mit dem Kombi? Genau. Und Tilbury... Gebügelte Hosen, aufgerollter Regenschirm, so dieser Typ? Ja, ganz genau. Auf den Namen sind Kapi und ich heute Nacht gekommen, als die Kinder pennten. Tausend Dank, Ines. Aber ob der sich nun wirklich mit Alicia getroffen hat? Ist ja nur eine Vermutung. Genauso gut kann sie mit einem anderen zusammen sein. Aber du bist fest überzeugt, dass sie noch lebt, finde ich toll. Du glaubst nicht, dass sie Selbstmord begangen hat oder sowas? Nein, bestimmt nicht. Und dieses ganze Gerede, dass du sie umgebracht haben sollst? Das ist doch alles Unsinn. Das habe ich mir auch gedacht. Mann, du bist schon einer. Nichts drin. Du, Ines? Ja? Wir haben die Schattenserie verkauft, Alex und ich. Wir haben jetzt Bescheid bekommen. Wirklich? Mensch, großartig. Muss ich gleich den anderen erzählen, Sid. Komisch, dein Co-Autor hat nichts davon gesagt. Alex? Kapi hat gestern Abend mit dem telefoniert, weil wir morgen eine von unseren Weinpartys machen wollen. Bist du am Abend zurück, Sid? Nein, das glaube ich nicht. Vielen Dank, Ihnen. Oh, schade. Was machst du eigentlich in Brighton? Läufst du einfach bloß so durch die Straßen? Ja, so ungefähr. Mein braunes Notizbuch ist weg. Plötzlich. Schreibe auf der Speisekarte Gasthaus in Summer Downs. Habe ich es bei der Polizei in Brighton liegen gelassen? Hat es die Wirtin genommen beim Putzen? Liegt es seit dem Kofferpacken zu Hause auf dem Bett? Jedenfalls, mein Name steht nicht drin. Ob es mich verdächtig macht? Wohl kaum. Aber es ist ärgerlich, literarische Materialien zu verlieren. Dieser Rasenmäher nervt mich. Morgen, Herr Postvorsteher. Tag, Herr Direktor. Ich habe eine Frage. Hier in Engmering wohnen Freunde von mir als Sommergäste. Tilbury heißen die. Ich finde doch das Haus nicht. Tilbury? Kenne ich nicht. Hey, ich will aber gerne mal nachsehen. Nein, kein Tilbury. Schade. Trotzdem, vielen Dank. Moment! Sie haben doch auch mal nach einer jungen Frau gefragt. Sie haben ja ein tolles Gedächtnis. Hey, freundliche Kunden fallen auf. Wissen Sie inzwischen, wer sie ist? Die junge Frau, kurzes rotes Haar, Motorroller, grau, älteres Modell. Doch ja, das klingt nach Mrs. Lehmans. Lehmans? Wohnt sie hier in der Nähe? In einem der Sommerhäuser unten am Strand. Ihr Mann kommt am Wochenende immer raus. Das lila Haus, das vierte. Oder fünfte auf der linken Seite. Aber wen suchen Sie denn eigentlich? Die Tilburys. Vielen Dank jedenfalls. Blasse Lavendelfarbe, würde ich sagen. Und hier ist noch ein Stück Wand zu sehen. Mrs. Lehmans. Klug ausgedacht. Klingt nicht wie ein falscher Name, wie Tilbury. Von meinem Fernsehhonorar kann ich es mir leisten, nach Brighton zum Polizeirevier zu fahren. Melde mich korrekt nach Ronsey Knoll ab. Heimwärts. Ins Protokoll schreibe ich ergebnislos. Lässige Unterschrift. Spannend, welche Schlüsse die Leute daraus ziehen werden. Beruhige dich, Liebling. Trink doch noch einen Schluck. Sidney weiß nicht mehr, was Dichtung und Wahrheit ist. Alicia, ist es nicht Zeit zu handeln, damit er nicht immer tiefer da hineingerät? Ach. Du bist nicht die erste Frau, die eine außereheliche Beziehung hat. Ich kann ihm jetzt nicht einfach gegenübertreten. Der bringt mich glatt um oder er denkt, ich bin ein Geist. Er hat den Verstand verloren. Ich glaube nicht, dass er den Verstand verloren hat. Ich glaube, er erwartet, dass du zurückkommst. Warum glaubst du das? Ich habe dir das schon mehrmals gesagt, Alicia. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er sich tagelang hier in der Gegend herumtreibt und keinen von uns beiden irgendwo sieht. Willst du nicht aufgeben, Alicia? Er gibt auf. Hier. Hier. Im Evening Argus. Eine kleine Meldung. Nach der ergebnislosen Suche nach seiner Frau hat Sidney Bartleby Brighton verlassen. Hier. Vielleicht ist es eine gezielte Falschmeldung der Polizei. Meine Wochenendfahrten bleiben eine Quälerei, auch nach dieser Notiz hier. Und dann dieser falsche Name. Du machst dir zu viel Sorgen, Lieber. Ines und Capi haben neulich bei mir angerufen. Und? Fragen, wo ich an den Wochenenden stecke, warum ich nie vorbeikomme. Und? Was hast du geantwortet? Ich sage bei Frau Nansari. Das hat die beiden beruhigt? Ich hatte den Eindruck, ja. Edward? Wenn ich dir bloß helfen könnte. Sehnst du dich nicht doch nach deinem Junggesellenleben zurück? Darling, ich denke, am Ende musst du dich doch mit Sidney in Verbindung setzen. Schon wegen der Scheidung. Ist die Geschichte verfahren? Allein durch Sidneys Schuld? Hätte er diese Wahnsinnsidee mit dem Teppich nicht gehabt, diese Motten, die Polizei? Ich wäre wie abgemacht. Ein paar Monate weggeblieben, hätte mit dir zusammen sein können. In aller Ruhe wäre ich im geeigneten Moment wieder nach Hause gefahren. Hätte mitgeteilt, dass ich mich scheiden lassen will. Was fällt diesem Mann ein, alles kaputt zu machen? Liebst du mich noch? Ich bin allmählich davon überzeugt, dass Sidney mich irgendwo gesehen haben muss. Wenn er mich gesehen hat, dann kann er es ja der Polizei mitteilen. Aber vielleicht verschweigt er es aus irgendeinem seiner verrückten Gründe. Dann kann er mir nicht vorwerfen, dass ich nichts unternehme. Und er bleibt eben unter Mordverdacht. Zuzutrauen wäre ihm eine solche Tat sowieso. Es stimmt nicht ganz, was du da sagst, mein Herz. Das würde nur zutreffen, wenn wir positiv wüssten, dass er dich gefunden hat. Wahrscheinlich ist, er hat dich nicht entdeckt. Also kann er sich selber nicht vom Mordverdacht befreien. Ja, ich muss zurück. Ich muss die Sache auf mich nehmen. Nein, das kann ich nicht. Eher bringe ich mich um. Aber Darling, fürchtest du Sidney? Am meisten fürchte ich die Polizei. Die wird mich ausfragen. Und deine Karriere ist auch ruiniert, Edward. Ich schreibe mir eine Frist in den Kalender. Werde ich nur unter Druck produktiv? Freund Alex, welche Frist hat er sich gesetzt? Wann wird er mir die Freundschaft kündigen? Es geht jetzt um meine Interessenlage, mein Lieber. So wird er sich ausdrücken. Kenne ihn. Mir setze ich erstmal eine Frist für die Alicia-Story. 24 Stunden halte ich das Spiel noch durch. Doch, ja, ich habe Alicia und Mrs. Lily Banks umgebracht. Alles, was man sich vorstellt, muss zu Material gemacht werden für neue Geschichten. Und danach? Zurück in die langweilige Realität? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss ich Alice sogar bei der Scheidung behilflich sein. Bei solchen Sachen fehlt dem Mädchen doch der Mut. Wie ich höre, war Ihre Suche fruchtlos, Mr. Bartleby. Ich fürchte ja. Auch Tee? Ja, gern. Übrigens, gratuliere zum Verkauf der Fernsehserie. Danke. Woher wissen Sie das? Na, Ihr Freund Alex rief mich an, glaube Freitagmorgen. Ihr Mitarbeiter, nicht wahr? Ja, eine Art Dramatiker. Jedenfalls mehr als ich. Er war besorgt, ob Sie mit der Serie weitermachen könnten, wenn sich die Lage verschlechtert. Na und? Hat sie sich verschlechtert? Aber es ist ganz offen. Auch wenn nicht jeden Tag etwas in den Zeitungen steht, man wird die Sache erst abschließen, wenn Ihre Frau gefunden ist. Tot oder lebendig. Gibt es nicht auch Fälle, wo es Leuten gelingt, für immer zu verschwinden? Zucker? Danke. Wir haben in Amerika mehrere ganz berühmte Fälle. Judge Crater. Mich? Ist nie gefunden worden. Ja, natürlich, die haben wir ja auch. Aber in diesem Fall müssen wir leider doch gründlicher werden. Ihr Freund Alex macht ja so Andeutungen. Es gäbe da einiges, was ihn beunruhigt. Haben Sie eine Ahnung, was er meint? Es wäre denkbar, dass Alicia mit Alex gesprochen hat vor der Abreise. Oder später, keine Ahnung. Haben Sie Ihre Frau je geschlagen? Ja, ein oder zweimal, aber nicht schlimm. Wollen Sie mir nicht sagen, was Sie bedrückt? Ja, natürlich mache ich mir Gedanken darüber, was Alex Ihnen noch alles erzählen könnte. Er will die Schattenserie für sich haben. Ja, ich habe ihn gestern angerufen. Da fordert er mich auf, mit einer Honorarteilung von 40-60% zu seinen Gunsten einverstanden zu sein. Sonst würde er der Polizei ein paar Geschichten erzählen. Was er inzwischen, wie ich bemerke, getan hat. Bei mir werden alle Geschichten, die erzählt werden, genau überprüft. Darauf können Sie sich verlassen, Sidney. Und nun noch zu einer Sache, die aufkam, als Sie in Brighton waren. Ein Notizbuch. Sie haben es hier in Ronsin Noll im Zeitungsladen liegen gelassen. Ach, ich weiß gar nicht, wo ich es verloren habe. Mr. Tucker sagt, er hätte es Ihnen am selben Tag zurückgeben wollen, aber Sie waren nicht zu Hause. Kann sein, ja. Nicht weiter wichtig, es sind bloß ein paar Notizen für meine Geschichten. Mr. Tucker dachte, es sei ein Tagebuch. Es sieht ja auch aus wie ein Tagebuch mit den Daten. Notizen für Ihre Stücke, meinten Sie? Ja, alles ausgedacht. Einiges klingt ausgedacht und anderes nicht, aber Sie sind ja Schriftsteller, da kann natürlich alles ausgedacht sein. Nur würde ein Durchschnittsmensch wie Mr. Tucker es nicht so auffassen. Der Bericht von dem Mord, wie eine Frau die Treppe hinuntergestoßen wird und so. Wie ich sagte, alles ausgedacht. Einiges klingt so. Sicherheitshalber haben wir das Notizbuch in Ipswich behalten. Angesichts seiner Eigenart muss ich es leider Inspektor Hill vorlegen, der nächste Woche aus London zu uns kommt. Ihre Schwiegereltern bestehen darauf, dass Scotland Yard eingeschaltet wird. Vielen Dank für den Tee. Auf Wiedersehen, Inspektor. Hallo? Hab ich doch zu Kathy gleich gesagt. Du bist schon wieder zu Hause. Seit wann? Seit gestern Abend und ich sag dir gleich, ich habe sie leider nicht gefunden. Ach, Sid, Mensch. Naja, wenn die Polizei mit ihrem ganzen Stab von Leuten sie nicht aufstöbert. Und Edward Tilbury hast du auch nicht gesehen, was? Wenn ich den gefunden hätte, wäre ich ihm aber schnurstracks gefolgt. Sid, Carpi und ich haben festgestellt, dass der Mann in letzter Zeit häufig aus dem Hause war. Besonders an Wochenenden. Tatsächlich? Du, sag mal, ist das der Tilbury von der Sloane Street? Ich glaube ja. Nein, ich weiß, Vasili hat die Sloane Street erwähnt. Ja, wir wollten es nicht so auffällig machen. Wir haben ein paar Leute gefragt, was er so macht. Wir hätten ihn leider länger nicht gesehen. Zu Vasili hat er gesagt, er besuche Freunde in Surrey oder Sussex irgendwo. Wie ein Detektivspiel, nicht? Ich höre gespannt zu, Ines. Am nächsten Wochenende könntest du ihm von seinem Haus aus folgen, sehen, welchen Zug er nimmt und vielleicht mitfahren. Oder ihm von seinem Büro aus folgen. Toll. Toll ausgedacht, Ines. Ich habe mir Notizen gemacht. Aber jetzt habe ich eine Bitte. Schon gewährt, Sid. Auch an Carpi. Okay, jetzt red schon. Bitte, wenn euch die Polizei noch einmal verhört, erwähnt Tilbury mit keinem Wort. Ich kann es am Telefon schwer erklären. Ich will dir auch nichts vorschreiben. Ich wäre euch einfach dankbar, wenn ihr sagtet, ihr wüsstet heute nicht mehr als vor einem Monat. Ich verstehe dich zwar nicht. Ich bitte dich ja auch nur. Okay, kannst dich auf uns verlassen. Echt. Ah, Mr. Bartleby. Nett, dass Sie gekommen sind. Treten Sie ein. Darf ich Sie bekannt machen? Inspektor Hill. Von Scotland Yard. Ich bedanke mich auch, Mr. Bartleby. Hoffentlich hat unser Anruf Sie nicht aus einer Arbeit gerissen. Ach nein, Ihr Kommen hat der Inspektor Brockway ja bereits angekündigt. Bitte. Sie sind doch Schriftsteller. Romane? Romane für die Seele und Fernsehmanuskripte fürs Portemonnaie. Leider habe ich nie etwas von Ihnen gelesen, aber diese tägliche berufliche Sucherei, oft so vergeblich, wie Sie ja nun selbst erlebt haben, lässt bei mir kaum Interesse an erfundenen Geschichten aufkommen. Richtige Lebensläufe sind meine Lektüre. Ich lese fast ausschließlich Biografien, Mr. Bartleby. Naja, so, ich habe hier ein paar Notizen. Von einem Telefonat mit Ihrem Freund und Co-Autor... Alex. Ja, Mr. Polk Faraday. Er erwähnte einen Besuch nach dem Verschwinden Ihrer Frau. Ja, und den neuen Teppich. Brauchen Sie mich noch, Herr Kollege? Auch wenn Sie noch ein bisschen bleiben könnten, wäre ich Ihnen sehr verbunden. Selbstverständlich. So, zum nächsten Punkt, Mr. Bartleby. Ihr Freund sagt, Sie hätten so merkwürdig geredet am Telefon, als er Sie aus London anrief, nach diesem Wochenende. Sie sprachen davon, wie Sie Ihre Frau beseitigt haben. Ihr Arbeitspartner sagt, Sie hätten vielleicht gescherzt. Oder vielleicht auch nicht. Die Treppe hinuntergestoßen, hätten Sie gesagt. Und nie im Leben war mir wohler. Kann das so stimmen? Ja, völlig korrekt. Das habe ich gesagt. Und daraus will er mir also jetzt einen Strick drehen. Das wissen wir nicht, oder, Inspektor Brockway? Er berichtete lediglich. Ja. Und das stimmt doch, Mr. Bartleby. Ja. Ferner sprach er von einer Atmosphäre hysterischer Lustigkeit bei Ihnen an besagtem Wochenende, dass Ihnen das Junggesellenleben recht gut bekäme, so etwa. Wissen Sie, wir machen ständig solche Scherze. Wir müssen auch auf die finanziellen Aspekte kommen. Sie sind der gesetzliche Erbe, wenn kein anderslautendes Testament vorliegt. Um solche Sachen habe ich mich nachweislich nie gekümmert. Reichlich auffällig haben Sie überall herum erzählt, dass Ihre Frau wahrscheinlich länger wegbleiben würde. 6 Monate oder so. Das habe ich nur gesagt, wenn man mich gefragt hat. Ach, Sie haben das nicht betont absichtlich erzählt? Nein. Mr. Polk Faraday behauptet das aber. Der gute Alex irrt sich. War da nicht noch was? Beiden Damen. Ja, ja. Ines Haggard und Carpi Dunn. Mhm. Von Ihnen will Ihr Co-Autor von einem Picknick gehört ja? haben. Ja, und? Ja, dabei hätten Sie erzählt, Ihre Frau sei bei Ihrer Schwiegermutter in Kent und etwas später, am gleichen Tag noch, habe Mrs. Haggard dort angerufen und nicht Ihre Frau, wohl aber eine erschreckend ahnungslose Mutter erreicht. Erschreckend? Ich bin immer noch erschrocken, weil meine Frau mir gesagt hat, sie ginge wohl eine Zeit zu ihrer Mutter. Inspektor Hill, merken Sie denn nicht, dass Sie dem Geschwätz eines Irrsinnigen aufsitzen? Ihr Co-Autor behauptet, Sie seien irrsinnig. Entschuldigung. Im Ernst, Inspektor, hat Ihnen Mr. Polk Faraday nichts von der Schattenserie für den Fernsehsender Grenada erzählt? Nein. Schade. Sehr schade. Ach ja? Denn darum geht es eigentlich. Wir haben gerade eine Serie von 6 Folgen verkauft und Alex wollte, dass wir 40 zu 60 teilen. 60 ja. für ihn, ja. statt 50-50, wie es im Vertrag steht. Und jetzt erscheint es mir, als wollte der Gute mich ganz rausdrängeln, indem er mich verdächtigt. Ja, ja, das ärgert einen. Mein volles Verständnis. Aber Sie sagen doch selbst, dass Mr. Polk Faradays Aussagen im Wesentlichen zutreffen. Oder nicht? Damals am Telefon habe ich Witze gemacht und die hat Alex damals auch wie immer richtig kapiert. Ja, ja, die Fantasie eines Schriftstellers. Schwieriges Thema. Ja, beschäftigen wir uns mit etwas Einfacherem, Ihrem Notizbuch. Ich habe es gesehen. Ich nehme an, es enthält Gedanken und keine Wahrheiten. Ja, Beschreibungen in einem Notizbuch sind keine Wahrheit. Man kann allerdings sagen, dass Gedanken wahr sind. Finden Sie nicht, dass es eine gefährliche Sache für Sie ist, jetzt so etwas zu schreiben? Ich ahnte doch nicht, dass es irgendjemand außer mir sehen würde. Ich muss es versehentlich mit der Brieftasche in diesem Zeitungsladen herausgezogen haben. Noch eine Frage zu Ihrem vorgeblichen Scherztelefonat mit Mr. Polk Faraday. Haben Sie sich in ähnlicher Form auch anderen Leuten gegenüber geäußert? Nein, solche Sachen mache ich nur mit Alex. Wenn Sie meinen, ich hätte Alicia umgebracht, warum finden Sie sie dann nicht? Über oder unter der Erde? Fragen Sie mich doch direkt. Mr. Bartleby, haben Sie Ihre Frau umgebracht? Ja, wir suchen noch. So leicht ist das nicht, das sehen Sie. Inzwischen bleibe ich Angriffen ausgesetzt wie denen von Mr. Polk Faraday. Für mich ist es auch nicht so leicht, meine Herren Inspektoren. Unsere Meldungen an die Presse waren allesamt sachlich. Andererseits tun Sie ja wirklich alles, um sich selbst zu belasten. Wie war denn das mit dem Fernglas? Sie sahen es und wurden reichlich nervös, als Sie hörten, man hat Sie beim Teppichtransport beobachtet. Inspektor Brockway, Sie haben mit Ihren Leuten das Ding durchaus gegraben. Bitte beantworten Sie die Fragen, Mr. Bartleby. Warum wurden Sie unruhig, als Mrs. Lilybanks erwähnte, sie hätte Sie durch das Fernglas gesehen? Weil ich wusste, was sie dachte, sich ausmalte. Wirklich? Warum nahmen Sie an, dass Mrs. Lilybanks an Mord dachte? Zuerst nahm ich es nicht an, aber als meine Frau auch an Mrs. Lilybanks nicht schrieb und sie mir das erzählte, da konnte ich mir vorstellen, was sie dachte. Noch Fragen, Herr Kollege? Ja. Mr. Bartleby, sind Sie schon einmal in Behandlung gewesen wegen geistiger Störungen oder so? Nein, nie. Nervenzusammenbruch? Nein. Noch eine Frage zur Zukunft. Welche Pläne haben Sie mit Haus und Grundstück? Wollen Sie hierbleiben? Ja. Sie finden das nicht so einsam? Etwas, ja. Aber mir macht es nichts aus, allein zu sein. Weniger als den meisten Menschen. Es ist nicht nur Alex, dieser Neidhammel. Auch der Evening Standard ärgert mich, wenn gut informierte Quellen berichten, dass heute ein naher Bekannter von Sidney Bartleby, in Klammern, dessen Ehefrau bekanntlich verschwunden ist, Klammer zu, einige Klarheit in das Dunkel des Amerikaners gebracht hat. Einzelheiten wurden nicht bekannt, doch heißt es, Bartleby sei nicht nach normalen Maßstäben zu messen. Alles soll der Teufel holen. Wahrscheinlich hat Alex behauptet, die Schattenstories stammten zum größten Teil sowieso von ihm. Meine krausen Ideen einzuarbeiten sei eine Sauarbeit gewesen und weiter in dem Ton. Aber das Kerlchen irrt sich in mir. Meine Vornotizen habe ich aufgehoben. Schlauerweise. Diese 14 Faltbogen, alle bedeckt mit Diagrammen, bereits nummerierten Szenen und meine Handschrift ist winzig. Das weißt du, Alex, wenn es zum Kampf kommt. Ich habe meine Waffen parat. Post am Emmering? Hier ist Ihr freundlicher Kunde. Ah, ich erinnere mich. Könnten Sie mir bitte die Adresse der Lehmans geben? Ich habe sie leider verlegt. Sie wohnen in Emmering. Die Lehmans? Moment mal. Hallo? Sind Sie noch da? Ja, ja. Ja, ich sehe gerade, die Lehmans sind nach Lansing gezogen. Lansing. Haben Sie eine genaue Anschrift hinterlassen? Nein, bloß Lansing. Aber das ist ja kleiner als London. Vielen Dank. Liebe Alicia, ich weiß schon seit längerer Zeit, wo du bist. Und obgleich ich es immer noch als deine Privatsache ansehe und dir das Recht zugestehe, dich verborgen zu halten, wäre ich doch sehr dankbar, wenn du dich jetzt melden würdest. Ich schlage dir vor, du gehst zu deinen Eltern. Mich brauchst du nicht zu treffen, wenn du nicht willst. Aber dein Fortbleiben macht mein Leben und meine Arbeit immer schwieriger. Mit vielen herzlichen Grüßen, Sid. Edward! Sid! Ein Telegramm für Sie. Danke. Bitte melde dich bis morgen, Donnerstag, bei deinen Eltern. Sonst muss ich dich holen. Sid! Er hat seinen Schreibtisch verlassen. Er stellt sich neben mich. Er sieht mich heulen. Er weiß alles. Adresse, Namen. Hallo? Ja, bitte? Kann ich bitte Mr. Tilbury sprechen? Mr. Tilbury befindet sich in einer Sitzung. Es ist sehr dringend. Wie ist Ihr Name, bitte? Mrs. Lehmans. Einen Augenblick, bitte, Mrs. Lehmans. Ich schleiche mich in die Konferenz und werde fragen. 20 Mal bin ich gestorben. Hat er mich sterben lassen in seiner Fantasie. In einem brennenden Wagen, von Unbekannten erwürgt, aus dem Speicherfenster gestürzt beim Versuch, einen Vogel aus der Dachrinne zu retten, an spurenlosem Gift gestorben. Alles stellt er sich vor. Hallo, Mrs. Lehmans? Ja, hier, bitte. Mr. Tilbury, komm sofort. Hallo, hier bin ich. Was ist denn los? Ich musste dich anrufen, Edward. Ich bin in einer furchtbaren Verfassung. Ich habe zu tun. Kann ich zurückrufen? Kannst du heute Abend herkommen? Kommst du, ja? Es ist etwas passiert, aber ich kann es am Telefon nicht sagen. Gut, ich weiß nicht, ob ich es vor 9 schaffe. Warum hockst du da in der Sofaecke? Warum hast du nicht aufgemacht? Was ist los, Alicia? Ach, gar nichts. Jetzt bist du ja da, endlich. Soll ich dir auch einen Whisky machen? Oh. Hoppla. Nun komm mal her, was ist denn los? Hat jemand was zu dir gesagt? Hat jemand was geschrieben? Nichts gesagt, nichts geschrieben. Hat dich was erschreckt? Ja, sozusagen. Ich wurde heute mit einem Mal sehr nervös auf der Straße. Ich wollte etwas kaufen und kam ins Haus zurück mit gar nichts. Schön, mein Herz. Hast du irgendjemand gesehen? Niemand. Hat ein Polizist dich angesprochen? Keiner. Hast du jemand getroffen, den du kennst? Nein, gar nichts. Überleg doch mal, Alicia. Vielleicht kriege ich ein Kind. Aber du hast doch gesagt, dass das bei ja, dir... schon. Nein. Ich glaube das ja auch gar nicht. Ich mach mir Sorge, Alicia. Du hängst doch an deiner Mutter. Ich weiß es. Auch an deinem schweigsamen Vater. Und in deinem Herzen hast du den tiefen Wunsch, sie nicht länger zu beunruhigen und zu ihnen zurückzukehren. Ich spüre das doch, Alicia. Ich gehe nicht zurück. Hör auf damit. Aber offensichtlich kannst du die Anspannung nicht mehr ertragen und ich auch nicht. Würdest du mit mir kommen zu meinen Eltern? Nein, das kann ich nicht. Das gehört sich nicht. Unmöglich. Ich glaube, ich muss jetzt den Anfang machen und nach London zurückfahren. Nach London? Ja, weil du nie etwas unternehmen wirst, wenn ich es nicht tue. Und ich muss sowieso zurück, dann bleibe ich dort. Und zwar fahre ich jetzt. Heute Abend. Oh, Edward, bitte verlass mich nicht. Darling, ich warte doch auf dich, das weißt du. Was auch kommt, wir stehen es zusammen durch. Ich danke dir, Edward. Aber meine Stellung zu verlieren, das darf ich einfach nicht riskieren. Es wäre verdammt schwer, eine andere zu finden, verstehst du? Bleib bei mir! Das kann ich nicht, mein Herz. Verzeih, aber ich kann es wirklich nicht. Ich muss noch ein paar Sachen aus dem Schlafzimmerschrank holen, dann muss ich gehen. Hast du den Koffer, Liebling? Ach, hier ist er ja, danke. Verzeih mir. 72 Pfund und ich ihm hat fast alle Rechnungen bezahlt. Das Geld könnte ich von den 100 Pfund nehmen, die am 2. September auf der Bank in Ipswich sein müssen. Nur vor einem Monat gab es klare Verhältnisse bei Geldsachen. Und jetzt zurück zu Mom und Dad. In diesem Ewig. Hallo? Mr. Bartleby, hier ist Inspektor Hill. Wie geht es Ihnen? Die Sonne scheint und ich notiere gerade einen Einfall. Etwas Kriminelles? Nein, etwas Poetisches. Einen Traum. Eine Frage. Können Sie heute Nachmittag gegen 6 nach London kommen, Mr. Bartleby? Ein guter Tag mit gutem Wetter und Inspirationen hat mir schon länger gefehlt. Könnten wir uns nicht vielleicht morgen... Tut mir leid und bitte schalten Sie gleich das Radio ein. Einwohner von Lansing haben die Tote als Mrs. Eric Lehmans identifiziert, die vor kurzem mit ihrem Mann eine möblierte Villa im Ort gemietet hat. Mr. Lehmans war nicht im Haus. Bei einer Durchsuchung der Villa wurde nur Mrs. Lehmans Kleidung, nicht die ihres Mannes, gefunden. Auch fand man keinerlei Hinweise auf die Identität, die jetzt von der Polizei bezweifelt wird. Mrs. Lehmans hatte blondes, aber rot gefärbtes Haar. Diese Tatsache sowie die Initialen AB auf dem Schlüsselring in ihrer Rocktasche führen zu der Annahme. Alicia Bartleby. Evening Standard. Eine bitte. Danke. Evening Standard. Tote Frau am Fuß des Felsens. Das Geheimnis der Klippen. Ist sie selbst gesprungen oder hat Tilbury sie hinuntergestoßen? Mr. Lehmans war nicht im Haus. Liest sich gut. Er hat sich also offensichtlich davon gemacht. Mit Koffer, Kamm und Kuli. Oder hat Alicia sich betrunken, als ich sie mit Brief und Telegramm geschockt habe? Und dann der Sprung. Vielleicht gab es Streit. Tilbury hat sie zur Umkehr gedrängt. Und sie ist in panischer Angst hinuntergestürzt. Mich lassen die Fernsehredakteure fallen, ihn die Klienten. Mit der glänzenden Position ist es vorbei. Wenn er der Mörder ist. Vielleicht waren simple Streitigkeiten der letzte Anlass. Wie kann einer nur so töricht sein? Anwalt natürlich. Fingerabdrücke im ganzen Haus, die Beschreibung der Leute von Lansing, seine Abwesenheit von London, der geradezu alberne Versuch, alle identifizierbaren Sachen aus dem Haus zu räumen. In einer Stunde etwa wird er vermutlich immer noch als freier Mann seine Anwaltskanzlei verlassen und sich in seine Wohnung in die Sloane Street begeben. Vielleicht sollte ich einen neuen Plan machen und etwas später zu Scotland Yard gehen. Guten Abend, Edward. Haben Sie ein paar Minuten Zeit? Ja, ich denke schon. Mein Gott, Sidney. Selbstverständlich. Ich wollte mich auch schon bei Ihnen melden. Ein schöner Hund. Wo, wer? Entschuldigung, ich habe etwas getrunken. Sie lebt schnell wahrscheinlich. Ein Hund mit einer freundlichen Nachbarin, eben im Treppenhaus. Eine nette Frau. Sie führt das Tier immer um diese Zeit aus. Hört sie auch so. Sicher, sicher. Haben Sie auch Hunde, Edward? Nein, ich bin allergisch gegen Hundehaare. Sie wissen das natürlich mit Alicia. Natürlich. Möchten Sie nicht Platz nehmen? Ich nehme die Zeitung vom Sofa. Danke, nein. Verzeihung, ich bin heute schon gegen drei aus dem Büro gekommen, konnte es nicht mehr aushalten. Ich habe zu schnell getrunken. Das macht doch nichts. Entschuldigung. Möchten Sie auch etwas? Nein, aber lassen Sie sich nicht stören. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Es hat mich fast umgeschmissen gestern Abend. Ja? Ja. Ich rannte im Dunkeln hinter Alicia her. Sie war in fürchterlicher Aufregung. Und ich versuchte, sie dazu zu bringen, nach Hause zurückzugehen, zu ihren Eltern. Das hatten Sie schon öfter versucht? Ja, oft. Und gestern hatte sie reichlich getrunken, bevor ich kam. Sie war ungewöhnlich aufgeregt. Sie sagte, es sei was passiert, aber sie wollte mir nicht sagen, was. Vielleicht ein Anruf, ein Brief, ein Telegramm? Sie hat nichts gesagt. Sie hat nichts gefunden. Sie stürzt plötzlich hinaus. Im Dunkeln verliere ich sie eine Weile aus den Augen. Sie läuft auf der Straße zum Strand. Einmal hole ich sie ein. Fasse ihre Hand, sie reißt sich los, rennt weiter und stürzt sich die Klippen hin. Und ich konnte wirklich nichts mehr tun. Sidney. Wenn er sie schon gepackt hatte, warum ließ er sie wieder los? Ist die ganze Geschichte nur eine Tarnung? Und Tilbury hat sie hinuntergestoßen. Ich weiß gar nicht, was das Büro von mir denken wird. Ich ersticke. Entschuldigen Sie. Was bitte? Wenn ich die Krawatte öffne. Ach, legen Sie das Ding nur ganz ab. Edward, wir sind ja unter uns. Also, gestern Abend sind Sie weggelaufen. Ja, ich... Ich verstehe das, wirklich. Und dann haben Sie alles aus dem Haus entfernt, was auf Sie deuten könnte. Ich war in einer furchtbaren Verfassung nach dem Schrecken. Ich wusste nicht, was ich tat. Verstehen Sie mich, Sidney, ja? Schön. Die Polizei hat Sie noch nicht vernommen? Nein, und naja, ich hoffe, es passiert doch nicht. Es tut mir alles entsetzlich leid. Ich habe Alicia geliebt, ich wollte nicht, dass ihr irgendetwas zustieß. Außerdem habe ich ja immer wieder klarzumachen versucht, dass wir auch sie in große Schwierigkeiten bringen. Aber sie wollte eben nicht zu ihren Eltern zurück. Wenn ich gekonnt hätte, ich hätte Alicia gerettet. Zieht man mich jetzt in die Sache hinein, da ist meine gesamte Karriere kaputt. Und ganz unnötig, nicht wahr? Ach, ich glaube nicht, dass Sie hineingezogen werden. Ist eigentlich jemand über Ihre Beziehung zu Alicia orientiert? Einige Leute haben es wohl geahnt, aber... Vielleicht sagen Sie nichts. Sie brauchen ein Beruhigungsmittel, Edward. Tun Sie mal 2 oder 3 Schlaftabletten da rein in Ihr Glas. Da. Was bitte schön? Schlafmittel. Haben Sie welche? Ja, aber jetzt brauche ich sie nicht. Ich nehme was, bevor ich zu Bett gehe. Allerdings, gestern Abend hat es mir nichts genützt. Sie nehmen jetzt eine. Los, wo sind Sie? Im Badezimmer. Los, holen Sie sie. Ja, ich brauche sie aber gar nicht. Oh, doch. Ich habe die letzte gestern Abend genommen, ist weg. Moment, Edward, ich meine, ich habe etwas gesehen. Na, sind das nicht einwandfreie Schlaftabletten? Nein. Na, was ist denn da zu lesen? Soll ich eine Brille holen? Ach ja, doch. Das wird Ihnen gut tun. Nein. Sie nehmen jetzt eine oder ich schlage Sie zu Brei. Und dann auch noch ein bisschen Whisky drüber. Was glauben Sie, wie das hilft? Wunderbar. Noch eine. So, und jetzt fühlen Sie sich gleich besser. Wollen wir uns nicht setzen, bitte. Haben Sie die Tabletten eingesteckt? Sie passen aber auf, Ed, wie ein Schriftsteller. Wohin wollen Sie denn, Ed? Sie sehen, wie sehr nervös Sie sind. Setzen Sie sich wieder aufs Sofa. Nehmen Sie gleich noch 2. Mir wird davon übel. Da, nehmen Sie. Und ich muss Ihnen da wieder ausspucken. Ist Ihnen schon übel? Nein. Na, also noch 2. Und dazu den Whisky. Ja. Na, war doch kein Problem. Wollen wir mal zählen ungefähr, wie viele von den kleinen Dingern noch in dem Röhrchen stecken? Halt! Der Notruf nützt Ihnen nichts mehr, Ed. Mein Arm, lassen Sie mich los! Erst wieder brav aufs Sofa. So, so ist gut. Danke. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Ruhe. Sie brauchen die Pillen und das wissen Sie. Weiß Gott, Alicia war schwierig. So, und jetzt nehmen Sie die ganz langsam, eine nach der anderen. Ja, mit Soda rutschen die Pillchen, sehr schön. Ich muss mich übergeben. Oh. Nicht schreien. Wenn jemand kommt, sage ich, Sie haben Pillen genommen, weil Sie Alicia von der Klippe hinuntergestoßen haben. Verstehen Sie? Na klar, ein Anwalt versteht das doch. Mehr nehme ich nicht. Sie haben Alicia doch hinuntergestoßen, nicht wahr? Nein. Sie kriegen keine Hilfe mehr, Tilbury. Und diese Pillen werden Sie nehmen, das sage ich Ihnen. Ja, schön. Schlecken Sie. Tablette für Tablette. Meine Hand hinterlässt keine Spuren an Ihrem Kopf. Und wenn ich Ihre Nase eine Stunde auf die Platte drücke. Sie haben schöne, dichte Haare. Sidney, bitte. Ach, machen Sie jetzt Schluss, Tilbury. Das ist der leichteste Weg und dazu ein anständiger. Los, Tilbury. Ein Selbstmordakt zweier Liebender. Oder soll ich sagen, Sie hätten mir alles erzählt? Ich bin um 6.15 Uhr hergekommen und fand Sie hier vor. Sie waren schon dabei, die Überdosis Schlaftabletten zu schlucken und sagten, Sie nehmen die Pillen, weil Sie Alicia hinuntergestoßen haben. Sie waren es doch, wa? Mehr nehme ich nicht. Ablutschen, Stück für Stück. So, schön. Das ist gut, ja. Und jetzt die letzte für das kleine Vögelchen. Möchten Sie noch etwas sagen, Tilbury? Nicht? Dann schließen Sie die Augen. Ach, Sie möchten Ihre Lieder ein Spaltbreit offen lassen. Bitte, habe ich in einem meiner Fernsehfilme auch schon gesehen. Aber dann wird der Mund festgeschlossen. Ja, danke. Okay. Drei Pillen liegen noch auf dem Fußboden. Sie gehören ins Whiskyglas für den letzten Schluck. Gelernt ist gelernt. Macht Spaß, dieser Sprung von der Theorie zur Praxis. Mit dem Taschentuch die Fingerspuren am Glas beseitigen und Edward Tilburys schlaffe Hand darauf drücken. Daumen und Finger, die gleiche Prozedur mit der Sodaflasche. Im Badezimmer die Fingerabdrücke vom Medizinschrank abwischen. Scotland Yard? Inspektor Hill, bitte. Moment. Inspektor Hill? Hier, Bartleby, es tut mir sehr leid, aber ich habe mich verspätet. Hetzen Sie sich nicht. Ich hatte mehrere Anrufe zu Hause, ich kam einfach nicht weg, aber jetzt bin ich in London und komme sofort zu Ihnen, Inspektor. Ich warte auf Sie, Mr. Bartleby. Bis gleich. Danke, danke. Checkliste. Edward Tilbury den Hörer in die Hand drücken. Beim Hinausgehen sorglos die Türklinke berühren. Sie abzuwischen, erregt erst Verdacht. Das ist alles überhaupt nicht sensationell, wenn man einen Mord wirklich begeht. Natürlich ist der Mord noch nicht vollendet. Er ist sozusagen im Werden. Noch lebt Tilbury. Wenn man ihn in der nächsten Stunde findet und ihm den Magen auspumpt, abwarten. Ich bin dann jedenfalls auf dem Weg zum Inspektor. Habe mich an Tilbury gerecht, weil er das Weite gesucht und Alicia tot oder sterbend zurückgelassen hat. Wenn wir die Serie ändern müssen, werde ich Alex viele neue Motive und Szenen vorschlagen. Wird gucken, dieser Feigling. Ah, Mr. Bartleby, guten Abend. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Hier ist Hill. Inspektor, wir haben die Adresse. Ausgezeichnet. Bitte bringen Sie ihn gleich her. Endlich kommen wir voran. Es tut mir wirklich leid mit Ihrer Frau, Mr. Bartleby. Sie wurde heute Nachmittag identifiziert. Es ist leider nicht der geringste Zweifel. Ja, ich weiß. Ich wusste es. Ach, Sie wussten es? Ja, aus dem Radio und als ich in einer Zeitung das Bild sah, das Foto vom Felsen. Nur noch eine Frage, eine Routine. Wo waren Sie Mittwochabend? Zu Hause. Können Sie das beweisen, wenn es nötig ist? Nein. Na, es wird ja vielleicht auch nicht nötig sein. Wir sind gerade dem Mann auf der Spur, mit dem Ihre Frau zusammenlebte, Eric Lehmans. Wir haben eine sehr gute Beschreibung. Sagt Ihnen der Name Edward Tilbury etwas? Ich wusste seit letzten Freitag, dass meine Frau mit ihm zusammen war. Ach. Aber ich wollte ihr die Möglichkeit geben, von sich aus zurückzukommen. Deshalb habe ich der Polizei nichts gesagt. Ach, deshalb? Ja, wie haben Sie das festgestellt? Ich habe die beiden in Brighton gesehen. Den Namen des Mannes habe ich erst später herausgekriegt. Darf ich fragen, wie? Ich habe jemand gefragt. Londoner Freunde von uns. Innes, Haggard und Carpenter. Ja, mit denen haben wir gerade gesprochen. Ach ja, hätte ich mir denken können. Haben das die beiden Damen die ganze Zeit gewusst? Nein, erst seitdem ich es weiß. Ah. Ich habe ihnen den Mann beschrieben, den ich in Brighton sah. Und dass Sie es der Polizei nicht gesagt haben, ist meine Schuld. Ich bat Sie darum. Sie haben den Damen erzählt, dass Sie Ihre Frau und Tilbury erkennen konnten. Nein. Nein? Nein. Es war mir eingefallen, dass Tilbury sich auf einer Party von Innes und Carpi eingehend mit meiner Frau unterhalten hatte. Ach so. Ja. Ich wusste noch, wie der Mann aussah, aber nicht seinen Namen. Schön. Tilbury wird ja gleich hergebracht. Haben Sie mit den Eltern meiner Frau schon gesprochen? Ja, heute Mittag. Die Tote hat ein Muttermal am inneren Unterarm. Wir riefen bei den Sneasums an und sie bestätigten, dass ihre Tochter ein derartiges Mal hat. Ja. So haben wir sie überhaupt erst identifiziert. Wo ist Alicia jetzt? Nach der Autopsie wird sie nach Kent gebracht. Ja, bitte? Inspektor, Mr. Tilburys Wohnung musste gewaltsam geöffnet werden. Der Mann hat eine Überdosis Schlaftabletten genommen. Der Arzt ist unterwegs. Danke. Interessant, nicht wahr, Mr. Bartleby? Hm. Ich denke, wir müssen hin. Meinen Sie, die Dosis war tödlich, Doktor? Es kommt darauf an, wie viel er genommen hat. Es ist sekundal, 1 Gramm pro Tablette. Ja, was steht denn da drauf? 1 bis 2 Tabletten bei Bedarf. Kennen Sie sekundal, Mr. Bartleby? Dem Namen nach, ja. Ich krieg nichts mehr raus. Jetzt ist das Krankenhaus dran. Ich gehe telefonieren. Tja, Mr. Bartleby. Es wird Stunden dauern, bis Mr. Tilbury reden kann. Hallo, hier Dr. Blake. Können Sie heute Nacht in London bleiben? Ja, den Wagen bitte. Wenn Sie es wünschen. Wenn Mr. Tilbury wieder bei Bewusstsein ist, möchten wir mit Ihnen reden. Na klar, Nachtdienst. Sydney, komm herein, mein Lieber. Hallo, Ines. Ich brauche euch heute. Mein Gott, ist das still hier. Die Kinder machen einen Ausflug zum Erholen. Mein Goldstück, Sydney. Lass dich umarmen. Und was weißt du Neues von Tilbury? Was macht die Polizei mit ihm? Alex war eben hier, aber alles weiß er auch nicht. Ach, was der redet. Ich habe Tilbury eben gesehen. Er hat eine Überdosis Schlaftabletten genommen. Oh. Sie bringen ihn gerade ins Krankenhaus. Was? Der war's. Warum hat er sonst alle seine Sachen aus der Villa verschwinden lassen? Alicias Handtasche, keiner hat die gefunden. Lass, siehst du aus, Sid. Du brauchst einen Whisky. Ja, kann ich heute Nacht hierbleiben, auf der Couch? Ich soll morgen früh wieder auf der Polizei sein. Aber ja, Sid. Danke. Sag mal, hast du schon was gegessen? Wir nämlich nicht. Weil Alex da war. Und der ist plötzlich abgehauen, als ob er es geahnt hätte, dass du herkommst. Ich brutzle was. Ach, Alex, mich interessiert der Typ nicht mehr besonders. Jedenfalls hat er seine Tonart schon ein bisschen geändert. Eben behauptete er, du seist natürlich kein Mörder, bloß ein Verrückter. Als ob er das nicht selber wäre. Mensch, Sid, eigentlich sollten wir keine Witze machen. Es sieht so aus, als ob Alicia nicht ganz richtig war, was? So lange wegzubleiben? Wir haben Alex nicht gesagt, dass du das von Tilbury schon eine Woche lang gewusst hast. Ging ihn ja nichts an. Auf der Polizei habe ich das eben angegeben. Ja, wir auch heute. Macht dir doch nichts aus, nein? Nein, nein. Es macht mir nichts aus. Mir macht gar nichts etwas aus. Dann schneid jetzt Knoblauch mit uns. Komm. Was hat Tilbury inzwischen ausgesagt? Hat er etwas gesagt? Welches Urteil hat ein Mann zu erwarten, der einem anderen eine Überdosis Schlaftabletten reinzwingt? Das gleiche wie für Mord? Oder ist es denkbar, dass Tilbury am Leben bleibt und der Polizei kein Sterbenswörtchen von meinem Besuch sagt? Vielleicht in der Annahme, auf diese Weise Alishas Tod zu sühnen? In einem Roman könnte ich Tilbury einen so edelmütigen Charakter geben, dann müsste der Mann bereits vorher Anzeichen von Edelmut zeigen. In der Realität hat er sie nicht gezeigt. Hast du den Inspektor erreicht, Sid? Ihn selbst nicht, aber ein Polizist hat es mir gesagt. Und, wie steht's? Tilbury ist um 4 Uhr morgens gestorben. Ich werd verrückt. Was hat die Polizei gesagt? Das Herz hat versagt. Mein Gott, eine tödliche Dosis. Das sieht doch so aus, als ob er sie hinuntergestoßen hat. Ist was? Ist jetzt egal. Ich nehme an, Tilbury machte sich Sorgen um seinen Ruf als Rechtsanwalt. Vassili hat auch immer gesagt, wer so elegante Anzüge trägt wie Tilbury, der will etwas gelten, äußerlich, verstehst du? Vassili, ja. Kapi, kann ich mal ein Gespräch nach Kent führen? Natürlich, Sid. Mit Alishas Eltern, stimmt's? Kinder, seid mal ruhig! Geht doch mal leise, sie telefoniert. Danke, Gabi. Hallo? Hallo, Mrs. Neesem, hier ist Sydney. Ich wollte nur sagen, wie schrecklich mir das alles ist mit Alicia. Oh, Sydney, es tut uns allen schrecklich leid. Ich hatte keine Ahnung, keiner von uns. Es tut mir leid, dass es so enden musste. Wie ich eben hörte, ist Edward Tilbury auch tot. Er hat eine Überdosis Schlaftabletten genommen. Eine furchtbare Tragödie. Immer denke ich, das kann doch gar nichts mit Alicia zu tun haben. Ja, ja. Ja, Selbstmord, Mord. Mir dreht sich's auch im Kopf. Sydney, ich möchte Ihnen sagen, dass Sie sehr viel Geduld bewiesen haben mit unserer verehrten Tochter. Sie ist bis zum Äußersten gegangen, bis zum Rand des Todes, bis sie einfach nicht mehr weiter wusste. Schwer darüber zu reden. Ja. Aber wollen Sie nicht irgendwann zu uns kommen? Ja, das will ich tun. Und bitte grüßen Sie Ihren Mann. Auf Wiedersehen. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Scotland Yard. Und vielen Dank auch für den Rasierapparat. Bye! Ah, diese Treppen! Tut mir leid, Mr. Bartleby, dass ich Sie ein wenig warten ließ. Ich musste diese Dame abholen. Ja. Darf ich vorstellen, Mrs. Harmon? Dies ist Mr. Bartleby. Guten Tag. Guten Tag. Kann es sein, dass Mrs. Harmon Sie gestern Abend gegen 6 in Mr. Tilburys Haus gesehen hat? Na, Mrs. Harmon? Naja, wie ich schon sagte, Herr Inspektor, ich brachte wie täglich um diese Zeit den Hund raus. Und sahen diesen Mann? Ja. Mr. Tilbury hat Sie hereingelassen gegen 6. Stimmt das? Ja, das stimmt. War das der Grund, warum Sie gestern Abend etwas später zu mir kamen? Ja. Ja, ich glaube, das war's schon, Mrs. Hammond. So. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind. Und wenn Sie wollen, kann einer unserer Fahrer Sie nach Hause bringen. Danke schön, Herr Inspektor. Ich habe hier in der Nähe noch was zu besorgen. Dann kann ich gerade so gut den Bus nehmen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Mrs. Hammond. Warum sind Sie zu Tilbury gegangen, Mr. Bartleby? Ich wollte die wahre Geschichte von ihm erfahren. Ich wollte wissen, was wirklich mit Alicia geschehen ist. Nehmen Sie Platz, Mr. Bartleby. Danke. Und? Was hat Tilbury gesagt? Ja, Alicia sei am Mittwochabend sehr aufgeregt gewesen und aus dem Haus gelaufen, Tilbury hinter ihr her, und sie habe sich die Klippe hinuntergestürzt. Haben Sie ihm geglaubt? Schließlich ja. Wie lange waren Sie bei Tilbury? Ungefähr 10 Minuten. Vielleicht auch 15. Haben Sie mich von dort aus angerufen? Ja. Wenn mein Anruf von einer Telefonzelle gekommen wäre, hätte es der Beamte doch gleich gemerkt. Oder? Natürlich. Sehen Sie, ich sage Ihnen die Wahrheit, Inspektor. In welcher Stimmung war denn Mr. Tilbury, als Sie kamen? Er hatte allerhand getrunken, sagte, er hätte Angst, seine Stellung zu verlieren, als Anwalt. Dass er sich das Leben nehmen wollte, hat er nicht gesagt. Nein, natürlich nicht. Haben Sie ihm gedroht, dass Sie die Sache seiner Firma mitteilen wollten oder sowas? Brauchte ich nicht, Inspektor. Ich wusste ja, das würde auch ohne mein Zutun herauskommen. Warum haben Sie gestern kein Wort von Ihrem Besuch bei Tilbury erzählt? Herr Inspektor, ich hätte es sicherlich noch gesagt, aber ich dachte, Tilbury würde am Abend hierher gebracht. Und ich wollte seine Aussage hier mit dem vergleichen, was er mir gesagt hatte in seiner Wohnung. Ja, glauben Sie denn, er hätte hier etwas anderes erzählt als... Wahrscheinlich nicht, nein. Er hat es abgestritten, Sie hinuntergestoßen zu haben. Er hätte es wohl nie zugegeben. Auch wenn er es getan hat. Das war's dann. Ja, Ihr Notizbuch, Mr. Bartleby. Sie möchten es sicher zurückhaben. Vielen Dank, Inspektor. Neue Notizen für neue Fernsehaufträge. So wird es ja wohl weitergehen. Ja, ein merkwürdiges Büchlein, Mr. Bartleby. Also für mich jedenfalls. Ja. Leben Sie wohl. Oh, Sie sind sehr freundlich zu mir. Es ist angenehm, in Scotland Yard von einem Inspektor so kameradschaftlich verabschiedet zu werden. Auch die Fernsehfeiglinge werden jetzt freundlich sein und die Schattenstories unter meinem Namen ausstrahlen. Eines Tages wird dann mein Co-Autor anrufen und kollegial mit 40% zufrieden sein. Wie er mich angelächelt hat, dieser Hill. Bestimmt verdächtigt er mich noch. Und jetzt verarbeite ich ihn in meinem Notizbuch zu einer guten Idee. Motto? Ein Ankläger, der nichts beweisen kann. Der Geschichtenerzähler. Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Patricia Highsmith. Mit Bruno Ganz in der Titelrolle. Und Gertrud Angerstein, Monika Barth, Peter Bongartz, Joachim Brauner, Katharina Brauren, Birgit Bücke, Ute Dukat, Irm Herrmann, Wolfgang Höper, Hans Irle, Günter Mack, Volker Model, Kai Saban sowie Sabine Singen. Technik Jutta Sitten, Toningenieur Johannes Carstens, Regieassistenz Vera Wildgrube, Funkfassung und Regie Hans-Dieter Schwarze. Sie hörten heute den zweiten und letzten Teil.